Wednesday. Monday to Wednesday, yeah. These 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. It's different people. From the time? About 18 o'clock? 18, about. I send it to her and she can give it to me. I can put her name on the history, but I don't know the number. That's why I give her the email. Der Sender, aber ein anderer Radiosender hat das nicht benutzt. Ich glaube, dieser Sender wird eher so. Würde man jetzt ein bisschen wissen. Ich hatte ja vor sehr vielen Jahren so einen Test von. Ich habe ja auch vor sehr vielen Jahren so einen Test von.